Mit einer Droge in Träume zu versinken. Doch diese Träume sind falsch und verlogen. Du wirst in ihnen doch nur betrogen. Falsche Träume, falsche Illusionen, falsche Gefühle, der Tod ist dein Lohn. Falsche Träume, falsche Illusionen, falsche Gefühle, der Tod ist dein Lohn. Falsch und verlogen, du wirst in ihnen doch nur betrogen.